Moin Moin, hier ist Oldenburg, deine Stadt, unsere Stadt, euer aller Stadt. Ach ja, heute war ich mal. Heute war ich mal seit Jahren das erste Mal wieder zu Fuß in der Stadt unterwegs. Und ja. Wer begegnet mir zweimal? Das Wiff. Beim ersten Mal habe ich sie überhaupt gar nicht erkannt. Und ganz verlegen, schüchtern hat sie eigentlich Hallo oder Moin gesagt. Hallo, Moin. Ich glaube, aber in Oldenburg sagt man Moin. Ich glaube, sie hat Moin gesagt. Ne? Hallo. Kann auch sein, dass sie Hallo gesagt hat. Naja, auf jeden Fall bin ich dann ein bisschen durch die Stadt gelaufen. Und da ich im Saturn noch was brauchte, bin ich dann zurückgelaufen und ja, wer stand unten da, ist so ein Lebensmittelladen, wer stand da an der Kasse? Ich konnte das Mädel nicht so ganz erkennen, deshalb habe ich gewartet. Und dann dreht sie sich um und dann, ja, das Wiff. Dann habe ich sie gefragt, na, wie geht's unserem Sohn? Dann hat sie gesagt, ja, unserem Sohn geht's gut. Und dann habe ich gefragt, wie geht's dir? Und dann hat sie gesagt, mir geht's richtig gut. Und dann hat sie mir irgendwie gesagt, sie hätte jetzt keine Zeit, sie müsste arbeiten oder so. Und dann habe ich dann zu ihr halt gesagt, melde dich mal. Aber hat sie ja Hallo oder Moin gesagt, keine Ahnung. Und, weil ich habe sie gar nicht erkannt. Das ist bestimmt gefühlte 8-9 Jahre her, wo wir uns das letzte Mal persönlich gesehen haben und sie hat zwar gesagt, Moment, sie hat zwar gesagt, ihr geht's richtig gut, aber irgendwie, sie sah schlecht aus. Sie war mal eine bildhübsche Frau, also in meinen Augen. Und wenn ich das sage, dann meine ich das auch so, ne? Aber sie sah schlecht aus. Richtig und alt, also keine Ahnung. Also. Sie sah nicht gut aus und ja, ich wollte ja eigentlich heute zum Sport, aber da ich noch was zu erledigen hatte, erstens mal bei der GSG, die haben schon wieder geschlossen, also. Da kommst du nur mit Termin rein und ruf da mal an. Du. Ich habe heute den ganzen Tag probiert, da ist laufend besetzt. Ne? Und, weil ich sollte noch Geld wiederkriegen von dem, weil ich ein Mietguthaben habe. Und die haben aber trotzdem meine komplette Miete abgebucht. Und ja, deshalb muss ich morgen noch mal probieren. Dann war ich bei der Rentenversicherung, ich brauchte einen neuen Antrag und dann noch bei meinem Therapeuten neue BTM-Tabletten mir verschreiben lassen. Und, ja, aber das Wiff heute, ne? Also es tut mir wirklich weh, also erstes Mal, dass sie so schlecht ausgesehen hat und zweites Mal, dass ich meinen Sohn immer noch nicht sehen kann, darf nach 10 Jahren und ja, ich weiß auch nicht, wie man das alles mal ändert und so. Ich kann es wirklich nicht sagen. Und, ja, so, morgen kommt meine kleine Süße wieder, mein Pflegehund. Und dann werde ich wieder so ein bisschen abgeholt, runtergeholt, schläft wieder. Dann am morgen haben wir Mittwoch, ne? Morgen haben wir Mittwoch, genau. Und dann schläft sie aber dann wieder von Freitag bis Sonntag bei mir und leck mich so ein bisschen ab. Und, was die Zeit vergeht. Wir sind uns ja schon mal vor ein paar Monaten in der Stadt über den Weg gelaufen. Aber da dachte sie bestimmt, ich hätte sie nicht erkannt, weil die hat sich schnell eine Maske aufgezogen. Und, also jetzt nicht der Hund, der Twiff. Und, ja, man sieht sich immer mehrmals im Leben. Und man kann es nicht wieder gut machen. Die 10 Jahre auch von meinem anderen Sohn aus Düsseldorf, den ich 18 Jahre lang nicht sehen durfte oder gesehen habe. Die Zeit gibt mir keiner zurück. Und dass man dann irgendwann Amok läuft oder Männer, die Amok laufen, kann ich vollkommen verstehen. Kann ich vollkommen verstehen. Aber ich bin ja schon ein herzensguter Mensch. Und deshalb, naja, müssen wir mal abwarten, alles hier. Ich habe sie gar nicht erkannt. Sie war gerade eine Zigarette am Rauchen und in der Stadt. Ich war gerade mit dem Fahrrad in die andere Richtung, lief mir voll in die Arme. Habe sie auch gar nicht auf dem Schirm gehabt. Sonst denke ich immer, oh, heute werde ich wiff über den Weg laufen. Und meistens habe ich es dann auch. Ne? Also, so die Vorahnung, die man so hat, so der siebte Sinn und so. Und, ja, ich habe da auch nicht geschaltet. Ich hätte es schon direkt auch beim ersten Mal ansprechen müssen und sagen, halt, stopp! Kannst du mal bitte stehen bleiben, Maus? Ich nenne sie ja immer Maus. Maus. Maus. Weil Vivian, da tut sie sich immer aufregen. Ich heiße nicht Vivian, ich heiße Vivian. Hat die da damals eine Welle ausgemacht? Ich glaube, ich kann es nicht. Ich glaube nicht, dass sie glücklich ist. Kann ich nicht glauben. Keine Ahnung. Werde ich vielleicht irgendwann mal, ich kriege ja eigentlich sonst immer alles zugetragen, aber im Moment habe ich da auch keinen Bock drauf, weil ich mich erstmal um mein eigenes Leben kümmern muss und ja. Wie gesagt, ich habe ja gesagt, melde dich. Keine Ahnung, ob sie sich meldet. Und wenn sie sich meldet, hoffe ich nicht unterdrückt, weil unterdrückt wird bei mir beim Festnetz und beim Handy die Anrufe sofort gesperrt. Und, gut, so, Freunde der Sonne, Freunde der Nacht, das war's erstmal heute wieder. Ich werde demnächst wieder regelmäßig Podcast machen und ja, mal schauen, wie das Leben so weitergeht. Auf jeden Fall morgen bei der GSG, ich will mein Geld haben, weil das habe ich nämlich schon eingeplant. Ich weiß, man soll nie mit Geld planen, was man noch nicht hat, aber ich habe es schon eingeplant, deshalb brauche ich das. Was ich zu viel an Miete gezahlt habe, brauche ich nämlich die nächsten Tage auf meinem Konto. Und da man da eh nicht rein kann, werde ich denen morgen sagen, die sollen mir das bitte überweisen. Das Blöde ist, ich habe den Brief weggeworfen, ne, wo drin stand, dass ich diesen Monat weniger bezahlen muss. Ne. Habe ich nicht aufgehoben, weil ich dachte, den brauchst du nicht mehr. Ne. Ja, alles sehr, wirklich alles sehr traurig. Ich bin jetzt schon seit 35, 36 Tagen nicht mehr am Rauchen. Und ja, aber sowas sage ich, wenn man... wenn ich dem Wiff begegne, dann könnte ich sofort wieder das Rauchen anfangen. Und, ach, hätte ja schon Bock auf eine schöne, leckere Lucky Strike oder so. Na gut, Freunde der Sonne, Freunde der Nacht, das war's jetzt auch. Und wünsche euch noch einen angenehmen Abend und bleibt mir gewogen. Ja, und ihr wisst ja, wünscht euch Oldenburg, deine Stadt, unsere Stadt, euer aller Stadt. Ciao.